Okay, let's go. Okay, wir legen los, Leute. You know, as you know, devotional is not a sermon that I teach. Wie ihr wisst, sind diese Andachten nicht einfach eine Predigt, die ich halte, sondern Dinge, die ich mit euch teilen möchte. That I share from my own journey, my own walk that day. Die ich von meinem Tag oder von meiner Reise dieses Tages mit euch teile, so etwas Frisches. I usually share what happens in the night. Und normalerweise teile ich mit euch, was in der Nacht passiert. Do the same thing again. Und heute werde ich das Gleiche machen. Last night was one of the most amazing nights I've had in a very long time. Hör zu, gestern war eine der wunderbarsten Nächte, die ich seit langem erlebt habe. I heard God speak to me while I was asleep, but it wasn't in a dream. Weil ich habe gehört, wie Gott zu mir geredet hat, aber es war nicht in einem Traum, aber ich habe geschlafen. Ist das dir schon passiert? Nein, spannend. Maybe 3 or 4 times in my whole life. Aber ich denke, das ist mir etwa 3 bis 4 Mal in meinem ganzen Leben passiert. Und letzte Nacht ist es mir wieder passiert. No words to describe the beauty of this. Und da gibt es keine Worte, um zu beschreiben, wie wunderschön das ist. We were literally asleep. And I slept very good last night. Und ich war wirklich tief am Schlafen. Ich habe sehr gut geschlafen letzte Nacht. We live here, Galatians 4. We live here with a guy who is the leader of this work here. Wir leben hier mit einem jungen Mann, der Leiter dieses Dienstes ist, die er hier hat. A young couple, 32 years old. Und ist ein junges Paar. Sie sind 32 Jahre alt. A 3-year-old boy and they have a little baby. I mean, a little baby. Und sie haben einen Jungen, der 3 Jahre alt ist und ein kleines Kind. Und das kleine Kind, das Baby, ist 6 Monate alt. We're all together in this apartment. Und wir sind alle da in dieser Wohnung. And we were just talking and finally, I think it was 12:30, I said, guys, I'm going to bed. Or 1 o'clock, maybe, I don't know. Und gestern Abend haben wir geredet bis etwa 12:30, dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt schlafen. It's a nice apartment for them, you know, but not for big guest rooms. Und es ist eine schöne Wohnung für sie, aber es hat keine große Gästezimmer. So they said, are you guys okay sleeping on the floor on a mattress? Und sie haben gefragt, ist es okay für euch, wenn ihr am Boden auf einer Matratze schläft? And we said, we would rather be close to you on the floor without a mattress than in a 5-star home. Und wir haben gesagt, wir sind lieber bei euch auf einer Matratze am Boden als in einem Hotel. That's how nice these people are. Weil die Leute hier sind so sympathisch, so lieb. We like to be close to them. Und wir lieben es, nahe bei ihnen zu sein. So I was sleeping on the floor. Und wir haben da auf dem Boden geschlafen, auf dieser Matratze. So. Und ich habe so gut geschlafen. And while I was asleep, God speaks to me. Und währenddem ich da schlief, hat Gott zu mir geredet. And it was not a dream. Und es war kein Traum. And after God spoke to me, I woke up. Und nachdem Gott zu mir geredet hat, bin ich da aufgewacht. Then this thought that he spoke to me about kept me awake for quite a while. Und dieser Gedanke, worüber mit mir geredet hat mich eine Weile wach gehalten. But then I did go back to sleep. Und dann bin ich auch wieder eingeschlafen. And here is what the Lord said to me. Und hier ist, was der Herr mir gesagt hat. He says, Reinhard, my true children need to learn to live internally and not externally. Er hat gesagt, Reinhard, meine wahren Kinder müssen lernen, von innen nach außen zu leben und nicht nur auf eine äußerliche Art und Weise. My spirit of adoption that Christ Abba Father is not externally, is internal. Weil mein Geist der Sohnschaft, Adoption, der Abba Vater schreit, ist nicht äußerlich, sondern innerlich. He was trying to relate to me as a father externally, but that will never happen. Und sie versuchen immer mit mir als Vater äußerlich in Beziehung zu treten, aber es funktioniert nicht. So of course, as I was laying on the bed, you know, after God said this in while I was asleep, and then I was laying on my bed thinking about this. Und als ich da wach lag und darüber nachdachte, was Gott zu mir in meinem Schlaf gesagt hat. Do you know this Valkyrie girl? I want to meet her one time. She's always talking to us. Hey, weißt du, dieses Mädchen, das da immer mit uns spricht auf dem Live, das möchte ich gerne mal treffen. Die sind mit uns am Reden. Even so was meditating on this. Aber ich war da darüber am Nachdenken. So look at this. Also schaut mal da. What it says in Galatians 4, verse 6. Hier ist es, was es sagt im Galater 4, Vers 6. And because you are sons, God has sent forth the spirit of his son into our hearts, crying, Abba, Father. Weil ihr nun Söhne Gottes seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft, Abba, Vater. Abba is not a Greek word, as the New Testament text is in Greek. Und schaut, dieses Wort Abba ist nicht ein griechisches Wort, wie der Rest vom Neuen Testament im Griechisch ist. It is an Aramaic word that expresses a very deep intimacy. Sondern es ist ein aramäisches Wort, das eine sehr tiefe Intimität ausdrückt. Slaves were never allowed to use this word. Sklaven waren nie erlaubt, dieses Wort zu benutzen. It was a word that You can't really translate. It's a very deep, intimate word. Und es ist ein Wort, das man nicht wirklich übersetzen kann, weil es ein sehr tiefes, intimes Wort ist. Little baby that is pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, daddy, it's kind of... Es ist wie ein kleines Baby, das sagt da-da-da-da, ba-ba-ba-ba. Yes, yeah, papai, abba. How cute, I'm here every day too. Thank you, that's very nice of you. Obrigado, Giselda. Thank you for being... Danke, Giselle, danke. Hat etwas gesagt. Expression like a little, you know... For me, the best picture is Miguel from Vinicius. Es ist wie dieses Bild von einem Kleinkind. Das beste Bild, das ich habe, ist der Miguel von Vinicius. Miguel is a year old. Und Miguel ist ein Jahr alt. And he has to be one of the cutest babies that's alive today in Brazil, I think. Und er ist eines der süßesten Babys in Brasil, das ich kenne heutzutage. He's so adorable. Er ist so süß. And you know, when somebody takes him and then dad is there, he goes, papa, papa, da, da, da, da. It's like his expression like just wanting to be the dad. Und wisst ihr, wenn jemand da ist und ihn auf den Arm nimmt, dann streckt er sich nach seinem Vater aus und sagt, papi, papi, papi. Er ist so süß, weil er möchte mit seinem Vater sein. Und das ist genau, was die Bibel hier sagt. So, in your heart. Und er sagt da, in euren Herzen. A spirit of Jesus. Da ist der Geist von Jesus. Because he put the spirit of his son in there. That's the spirit of Jesus. Weil er hat ja den Geist des Sohnes in unser Herz gelegt. Das ist der Geist von Jesus. The spirit of Jesus, his son, und is from your own heart constantly trying to connect to the Father. Und dieser Geist von Jesus, seinem Sohn, versucht immer von unserem Herz aus sich mit Gott zu verbinden. Heart, there is this cry to have an intimate relationship with God as a father. Also in unserem Herz ist das dieser Schrei, eine tiefe, intime Beziehung mit Gott, dem Vater, zu haben. Galatians 4, verse 6. Galater 4, 6. Galatians 4, 6. Quem perguntou? So, here's the sad thing that I just realized last night. Und hier ist das Traurige, das ich gerade letzte Nacht realisiert habe. We can't live fatherless. Wir können nicht ohne Vater leben. I mean, we can, but it will have devastating effects on our lives. Also wir können, aber es wird zerstören Auswirkungen in unserem Leben haben. Every area, how you behave, how you are successful, how you are fruitful, everything will be affected by this. Es wird sich auch alles auswirken, wie wir fruchtbar sind, wie wir uns verhalten, was wir glauben, was wir sehen, alles wird eine Auswirkung haben. If you don't come to the place where God is your intimate father, your life will never be really, really reaching its potential. Also wenn wir nicht an diesen Ort kommen, wo Gott wirklich unser intimer Vater ist, werden wir nie wirklich ein fruchtbares Leben leben können. Okay, und dann sind wir gonna pray. Edgy Denny, whatever her name is. We're gonna make a little prayer. Okay, wir werden beten. Edgy. Her nephew has a pain in the ear. Ihr Neffe hat Ohrenweh. We thank you for the healing power going through the internet at this very moment. Danke für diese heilende Kraft, die jetzt gerade durchs Internet geht. And right at this very moment, I command her nephew to be completely. Und gerade jetzt in diesem Moment sagen wir, dass dieser Neffe geheilt sein soll, total geheilt. Infection to disappear. Und ich sage, dass diese Infektion am Ohr weg sein soll. Und wir weisen jeder Geist von Krankheit weg. And we command his ear to be pain-free, free from infection and healed. Und wir sagen, dass jetzt gerade dieses Ohr total geheilt sein soll, frei von Infektion und allem. We give you thank you for this miracle. Und jetzt, wir danken dir für dieses Wunder. Zum Milagre. So look. Also schaut. God is your loving Father. Gott ist dein liebender Vater. There's nothing that God can do anymore for you to experience him as a loving. Und da gibt es nichts mehr, was Gott tun kann, dass du ihn als dieser liebende Vater erleben kannst. He did everything that he could do through the cross. Er hat alles am Kreuz vollbracht. Also através da cruz. And on top of that, he put the spirit of Jesus in your heart. Und zudem hat er diesen Geist von Jesus in unsere Herzen gelegt. That spirit is in a constant cry to be connected to God intimately as a father. Und dieser Geist schreit die ganze Zeit und sehnt sich danach, mit dem Vater verbunden zu sein. Wohin hat er diesen Geist gelegt? Good morning, Marina. Guten Morgen, Marina. It'll be lonely at home without. Es ist lange. Oh, es ist ruhig ohne uns zu Hause, oder? So don't worry, he's coming home on Friday. Aber sorg dich nicht, wir sind am Freitag wieder zu Hause. So, look at this. Okay, schaut mal da. There is something inside of your heart. Da gibt es etwas in unserem Herzen. All day long says, God, my daddy, God, my daddy, God, my daddy. Das den ganzen Tag sagt, Gott, mein Vater, Gott, mein Vater, Gott, mein Vater. All day long, you have a father in heaven that says, my beloved child, my beloved child, my beloved. Und den ganzen Tag haben wir einen Vater im Himmel, der sagt, ach, mein geliebtes Kind, mein geliebtes Kind, mein geliebtes Kind. Filho amado. Where is that spirit? Wo ist dieser Geist? In deinem Herzen. So why is it so hard for us to connect with God as a loving father? Und wieso ist es so hart für uns, uns mit dem liebenden Vater zu verbinden, in Verbindung zu treten? God said to be in my sleep. Und das ist, was Gott mir in meinem Schlaf gesagt hat. You need to learn to live with me internally and not externally. Meine Kinder müssen lernen, mit mir von innen nach außen in Verbindung zu treten, nicht nur äußerlich. Get this. Father problem sorted out so many times in our lives. Und so viele Male versuchen wir auf folgende Weise das Vaterproblem zu lösen. Und zwar äußerlich. We try to get from people what we are only supposed to get from God. Wir versuchen von den Leuten zu kriegen, was wir nur von Gott kriegen können. So we try to get this father love from natural people. Und wir versuchen diese Vaterliebe von Leuten um uns herum zu kriegen, auch wunderbaren Leuten. Und dann sind wir enttäuscht. We try to find it in things. Und wir versuchen es in Dinge zu finden. Und dann sind wir enttäuscht. The other problem is we don't watch our hearts. Und das andere Problem ist, dass wir nicht auf unsere Herzen achten oder aufpassen. Million things so that the cry Abba Father is quieted and is choked. Und wir füllen unsere Herzen mit tausenden von Dingen, damit dieser Schrei Abba Vater erstickt wird. Think. Denk mal darüber nach. Don't you think your heart is very important? Wenn es in deinem Herzen ist, denkst du nicht, dass dein Herz wirklich wichtig ist? Sehr wichtig. So our heart gets cluttered with so many things and that father cry is the voice that's become so silent. Unser Herz ist zugedeckt mit so vielen anderen Dingen, dass dieser Schrei aber Vater wie ruhig gestellt wurde. Voices in my heart to shout very loud. Weil wenn ich erlaube, dass tausende von Stimmen laut in meinem Herz schreien, dann werde ich diese Stimme nicht mehr hören, dass aber Vater schreit. Reason that voice will always respect you and your free will and what you do with your heart. Weil ganz einfach diese Stimme immer respektiert, was du mit deinem freien Willen entscheidest und machst. So that's why how we go to bed, people is so important. Und deshalb, Leute, ist es so wichtig, wie wir ins Bett gehen. We wake up is so important. Und wie wir aufwachen, ist so wichtig. It is so important that we live in this internal father connect. Und es ist so wichtig, dass wir mit dieser inneren Vaterverbindung leben. You know, it's the new covenant is so clear, so clear, so clear. Und wisst ihr, der neue Bund ist so klar. There's a lady who's writing in German. She doesn't understand any English and any Portuguese. Also gibt es eine Frau, die hier schreibt auf Deutsch. Sie versteht kein Englisch und kein Portugiesisch. YouTube channel that has many of my German messages. Da gibt es einen YouTube-Kanal, der ganz viele deutsche Nachrichten hat. Just go to Reinhard Hirtler Jesus Crew. Und schreibt einfach Reinhard Hirtler Jesus Crew. Find lots of my sermons just in. Und dann werdet ihr ganz viele Botschaften auf Deutsch finden. So the new covenant has done what? Also was hat der neue Bund gemacht? The new covenant has given me a new heart. Der neue Bund hat mir ein neues Herz gegeben. So because I have now a new heart. Und weil ich nun ein neues Herz habe. Everything is heart to heart. Ist alles eine Herz-zu-Herz-Beziehung. So my heart cries, Dad, Dad, and God's heart says, Son, Son. Und mein Herz schreit, Papi, Papi. Und das Herz von Gott sagt, Sohn, Sohn. Understand that God wants this internal relationship and not this external. Und wenn wir einmal verstanden haben, dass Gott diese innere Verbindung möchte und nicht nur äußerliche, external things don't have any importance. Dann haben die äußerlichen Sachen auf einmal nicht mehr so Bedeutung. We're talking about the external things. Und wenn ich über diese äußerlichen Dinge rede, about the religious external things, dann rede ich über diese religiösen äußerlichen Dinge. So is there. Look at the context of Galatians 4. Schau der Kontext im Galater 4. Galatians 4. Now I say that the heir, as long as he's a child, does not differ at all from a slave, though he's the master of all things. Im Vers 1. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist. Und das Wort Kind hier im Griechischen ist das Wort Nephio in und das heißt kleines Kind. So look what Paul is telling us. Also schaut mal, was Paulus uns hier sagt. Said, as long as we are spiritual infants, even though everything belongs to us, we're just like slaves. Er sagt, solange aber der Erbe ein kleines Kind ist, dann gehört ihm zwar alles, aber kann ich damit anfangen. That's the context, my friend. Und das ist der Kontext, mein Freund. So here's what happened. Also hier ist was passiert. The moment we are saved, vom Moment an, wo wir errettet sind, sons of God, daughters of God, dann sind wir Söhne Gottes, so we also Söhne und Töchter. The heirs of everything, like the Paul explains here. Also wir sind schon Erbe von allem, wie Paulus hier erklärt. But we live like slaves. Aber wir leben wie Sklaven. And you know, all over the world, Christians live like this. Und Christen auf der ganzen Welt leben so. Heirs of everything, and yet they live like slaves. Sie sind Erbe von allem, aber sie leben wie Sklaven. Constantly begging God to do things, give them things. Und sie flehen immer Gott an, dass er noch etwas gibt oder etwas tut für sie. Es war so de coisas a eles. Think about it. Denk mal darüber nach. If you would be an heir of everything. Wenn du ein Erbe von, wer ist der reichste Mann? Ich denke Jeff Bezos, der Besitzer von Amazon. O Jeff Bezos da Amazon, ele é o cara mais rico do mundo hoje. So let's imagine you are his heir and everything that he has already belongs to you. Vamos imaginar. Also lass uns vorstellen, ihr seid die Erbe von Jeff Bezos und alles, was ihm gehört, gehört euch. Und es gehört schon you euch. Gonna ask, sing and knock. Und werdet ihr klopfen, bitten und fragen, ob er es euch gibt? Würdest du? Nein, sicher nicht. Ich würde alles ausgeben, sagt Daniel. You guys have to. What would you spend it on? Ja, was würdest du, für was würdest du es ausgeben? Ah, viele Dinge. He would go to, I think he would go to Ibiza. Ich denke, er würde auf Ibiza gehen. Und er würde heiraten. And with his beautiful wife to maybe a beautiful place. Yeah. Und mit seiner wunderschönen Frau würde er an einen wunderschönen Ort gehen. Wir sind nicht in Sao Paulo, Leute. Wir sind im Süden von Brasilien jetzt gerade. Ministering here for 3 days. Und wir sind hier für 3 Tage am Dienen. So, look. Also schaut. You are already an heir. Du bist schon ein Erbe. But if you live externally, not internally, you're like a slave. Aber wenn du nur äußerlich lebst, nicht von innen raus, dann lebst du wie ein Sklave. Bravo. Because God calls the people who relate to him externally little children who are just like slaves. Weil Gott nennt die Christen, die von außen leben, als kleine Kinder. Das heißt, sie sind wie Sklaven. When I looked at this context after I woke up, und als ich dann aufwachte heute Nacht und diesen Kontext anschaute, dann war das für mich sehr stark. So how do you know if you are a mature child that is actually has this deep relationship with the father? Und wie wisst ihr, ob ihr diese tiefe Beziehung zum Vater habt und ein reifes Kind seid? You're just a little child that actually has to live like a slave. Oder nur ein kleines Kind, das wie ein Sklave lebt. Novo filho, filho ainda criança que se relaciona como escravo. Because there are 3 different words in the Greek. Weil da gibt es 3 verschiedene Wörter in Griechisch. Technos and heos. Nepnos, technos und heos. So here the word nepios is used. Und hier ist das Wort nepios gebraucht und das ist wie ein kleines Kind, ein Kleinkind. Criança de pequena idade, de pouca idade. Let's look at verse 2. Schauen wir mal in Vers 2. And the guardians and stewards until the appointed time by the father. Sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzte Zeit. Time that the father has appointed. Ah, hast du gesehen, Reinhard? Da hat es eine vom Vater festgesetzte Zeit. And do I can't take my inheritance now. Ah, das heißt, da ist nicht, was ich tun kann. Ich kann nicht dieses Erbe jetzt ergreifen. Aber hör zu. Moment, I will show this to you. Ich werde euch das zeigen. Ich muss dir das. The moment you become a Christian, an infant, a little child of God. Vom Moment an, wo du ein Christ wirst, das heißt, da bist du ein kleines Kind. It's not up to you anymore how long it takes to become a mature. It's not up to God anymore how long it takes to become a mature child of God. No. Da kommt es nicht mehr auf Gott an, wie lange es dich braucht, bis du ein reifes Kind wirst. Dude, look at this. So. Verse 3. Vers 3. Even so, when we were children, we were in bondage under the elements of the world. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. When the fullness of the time came, God sent forth his son, born by a woman, born under the law, to redeem us from who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. So what's Paul say? Also was sagt Paulus hier? As long as you live under the law, as long as you relate to God externally, you will be a little infant. Solange wie ihr unter dem Gesetz lebt, werdet ihr kleine Kinder sein und nur äußerlich leben. So from God's point of view, you're really the heir of everything, everything is yours, but you can't get it because you're like a little baby. Also aus Gottes Sicht aus, da bist du schon Erbe von allem. Es gehört schon alle dir, aber du kannst es nicht besitzen. Du kannst nicht darin leben, weil du wie ein kleines Kind lebst. Und was tun wir dann? Under the elements of this world, we are under the law. Wir sind den Grundsätzen der Welt unterworfen. No, Reinhard, I don't live under the law. I live under grace. No. Aber nein, Reinhard, ich lebe nicht unter dem Gesetz. Ich lebe in Gnade. So many people have said this to me, but their day-to-day lifestyle is a lifestyle under the law. Muitas pessoas. Wisst ihr, so viele Leute haben mir genau das gesagt, aber ihr täglicher Lebensstil ist eine unter dem Gesetz. Wie weiß ich das? I'm reading the Bible for so many hours every day, and God didn't give this to me. Aber Reinhard, ich habe schon so viele Stunden jeden Tag die Bibel gelesen und Gott hat mir das nicht gegeben. I've been praying so intensely and God didn't respond to me. Und Reinhard, ich habe so hart gebetet und Gott hat mir nicht geantwortet. Is this if it's not the law? Und was ist denn das, wenn das nicht Gesetz ist? My part, God fulfills your part. Ich erfülle meinen Teil und Gott muss doch seinen Teil erfüllen. The 613 laws, we just make our own laws. Wir leben zwar nicht unter diesen 600 und etwas Gesetze, aber wir machen unsere eigenen Gesetze. By our own law. Wir leben bei unseren eigenen Gesetzen. So we relate to God externally so much. It's just shocking. Und wir treten die ganze Zeit äußerlich mit Gott in Verbindung. Es ist so schockierend. God respond. I do. God respond. Ich mache etwas, Gott muss antworten. Ich mache etwas, Gott muss antworten. No, no, no, and a million times. Nein, nein, nein, und tausendmal nein. God did, and now you respond from your heart. Gott hat getan, und jetzt antwortest du von deinem Herzen aus. Was hat Gott getan? You put the spirit of his son inside of your heart. There is something in your heart that constantly cries, Daddy, my daddy, my dad. Er hat den Geist der Sohnschaft in dein Herz getan, und er schreit jetzt ständig, Vater, Vater, Papi, Papi. So what's your job now? Und was ist jetzt deine Arbeit, dein Teil? Is to respond, respond, respond. Dein Teil ist zu antworten, zu antworten, zu antworten. Und dir. Guard your heart. Und auf dein Herz aufzupassen, zu achten. Cry from your heart. Go to your father throughout the day. My daddy, my daddy, my daddy. Und dass du diesen Schrei von deinem Herzen zum Vater gehen lässt. Der schreit, mein Vater, mein Vater, mein Vater. Learn to become a mature son, not one that lives by the external thing. Und lerne ein reifer Sohn zu werden, nicht einer, der nur nach dem Äußerlichen lebt. I'm a good Christian because I don't do this. Ich bin ein guter Christ, weil ich ja dies tue. God is proud of me because he doesn't. Und Gott ist stolz auf mich, weil ich dies nicht tue. You. Yesterday Daniel told me a message that if it wouldn't be, I did laugh. I actually did laugh. It was so sad. Und gestern hat mir Daniel eine Nachricht gezeigt, die ich habe gelacht, aber es war sehr traurig. Well, I'll come to the issue. I laughed because it was so ridiculous. I mean, just. Ich habe gelacht, weil es so. It was literally one of the most ridiculous things I've ever had anybody here say. But. Weil es so blöd war, weil jemand etwas so Doofes über Daniel gesagt hat, ich habe noch nie so etwas gehört. Because the guy said, you know, I saw a photo of Daniel in your pool and he was drinking beer or something like this, whatever. Weil diese Nachricht war darüber, dass dieser junge Mann Daniel im Pool gesehen hat mit einem Bier. Music playing, there was music of this world. Und da hatte es Musik, die von der Welt ist. Now the translator of the prophet is listening to worldly music and drinking beer. Also dieser Übersetzer vom Prophet sitzt im Pool, trinkt Bier und hört weltliche Musik. Und ich musste lachen, weil es war auf der einen Seite sehr lustig. Aber das nächste, was ich gesagt habe, ist dies. A seguinte coisa que eu disse foi. I said, my goodness, I feel really, really deeply sorry for this man. Wow, dieser Mann, der tut mir so leid. Aber esse homem. Can you imagine how miserable he must be? Weil kannst du dir vorstellen, wie es ihm gehen muss? I mean, it's impossible that he's a happy, peaceful, joyful person. It's an impossible. Weil es ist unmöglich, dass er eine glückliche, friedliche Person ist, die ja in Frieden lebt. You feel you need to relate to God? Weil wenn er so mit Gott in Verbindung tritt, like only the external. Nur mit diesen äußeren Dingen? What music is Christian music and what is not Christian? Ja, was ist denn weltliche Musik und christliche Musik? Chloe, Christa. You know, there is so many music that we call non-Christian music that is not bad. Wisst ihr, da gibt es viele Musik, die nicht christlich ist, aber nicht schlecht ist. Music that's sung in church is really. Und da gibt es ganz viele Musik, die wir in der Kirche singen, aber die wirklich schlimm ist. They're just talking about the old covenant and stuff you've got to beg God to do. Weil diese einfach vom alten Bund redet und von all diesen Dingen, für die wir Gott bitten müssen. Listen to me, I will never condone a sinful lifestyle. Never. Und hör. Condone. You know, like condone. Oh, okay. Und hört mir zu, ich werde nie einen sündigen Lebensstil unterstützen. Nein, sicher nicht. Daniel would live a sinful lifestyle in my house, I would talk. Und wenn Daniel einen sündigen Lebensstil haben würde in meinem Haus, dann würde ich mit ihm reden. Of course, I think people who really know me know that. Und ich denke, die Leute, die mich wirklich kennen, die wissen das. Here is what I want you to really understand today. Aber hier ist, was ich möchte, dass ihr wirklich versteht heute. You cannot walk with your father in intimacy unless you learn to do it from your heart. Ihr könnt nicht in Intimität mit eurem Vater gehen, wenn ihr es nicht von eurem Herzen aus tut. Also seu coração. In your heart you have to become a mature child. Weil in eurem Herzen, da müsst ihr ein reifer Sohn werden. So you understand this and you all along relate heart to heart. Und wenn ihr das versteht und lernt, von Herz zu Herz in Verbindung zu treten. Reality, all you do is allow the cry that's already in your heart to connect. Dann ist eigentlich alles, was ihr tun müsst, dieser Schrei, der Sohn schon in eurem Herzen ist und schreit, aber Vater, rauszulassen. It needs your choice, it needs your cooperation. Aber es braucht eure Entscheidung, es braucht eure Erlaubnis. So look at this, there's another time where in the Bible, only two times. Also schaut mal, es hat noch einmal eine Stelle in der Bibel, also nur zwei. The Bible talks about us and that spirit that cries Abba Father. Wo die Bibel über uns sagt und dieser Geist, der Abba Vater schreit. And I'm sure those who know the Bible, you know that's Romans chapter 8. Und ich denke, die Bibel kennen, die wissen, dass es in Römer 8 ist. So look what it's... Also schaut mal, was es da sagt. It says here in verse... Es sagt da im Vers 15. Spirit of bondage again to fear, but you receive the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. So, there is a spirit inside of us, again, that cries out, Abba, Father, God has adopted us as his beloved child. Also da hat es dieser Geist in uns, der schreit, aber Vater, weil Gott uns ja als seine Kinder adoptiert hat. You know, it's very interesting. Und es ist sehr spannend. That, look what it says, the Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. Denn schau, was er sagt im Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Nepios, which is a little infant. Und hier ist das Wort nicht wieder das Wort Nepios, was ja kleines Kind bedeutet. Here the word is a different word, which means the offspring, like the true child. Sondern es ist ein anderes Wort und bedeutet Nachkomme, also ein wahrer Sohn, Tochter. But if you go back to Galatians 4, he says us that only once we come to maturity, we can actually take the inheritance. Und wenn wir zurückgehen in Galater 4, da sehen wir, dass wir nur, wenn wir reif werden, ins Erbe eintreten können. So internally, there is a cry that wants God to be experienced as his loving father. Also innerlich haben wir diesen Schrei, der Gott als dieser liebenden Vater erfahren erleben möchte. Don't try to fix this problem externally. Und wir können dieses Problem nicht äußerlich lösen. No, don't do it. Don't fuss it. How do you do it externally? Und wie macht man das äußerlich? You try to find the father love from people. Wir versuchen diese Vaterliebe von Leuten zu finden. Pessoas. Don't do that. Mach das nicht. That's very, very dangerous. Das ist sehr, sehr gefährlich. Do you know, I never ever wanted to think about being a spiritual father. Und wisst ihr, ich wollte nie ein geistlicher Vater sein. Honestly, I never wanted to do that. Ich wollte das nie. Yes. Everything came because one of the Kansas City prophets came to our home. Und das alles hat angefangen, weil ein Prophet von Kansas City zu uns nach Hause kam. Und das war in den 80er Jahren. More than 30 years. Das heißt, vor mehr als 30 Jahren. Ganz atrás. So this Kansas City prophet was the right-hand man of Mike Bickle. Und dieser Kansas City Prophet, der die rechte Hand war von Mike Bickle. He was leading all the prophets there. Und er war Leiter von all diesen Propheten dort. And he came and ministered at our church. Und er kam und hat in unserer Gemeinde gedient. And he prophesied spiritual fatherhood over me. Und er hat geistliche Vaterschaft über mich prophezeit. The last thing I ever thought. Und das war das Letzte, woran ich gedacht hätte. It's something that God has done. Und das ist etwas, was Gott getan hat. God in his wonderful grace has given me 33 spiritual children. Und Gott in seiner wundervollen Gnade hat mir 33 geistliche Kinder gegeben. Very close to my heart, they're very important, I love them all dearly. Yes. Und die sind alle sehr nah an meinem Herzen, ich liebe sie alle und sind sehr wichtig für mich. But do you know what? Aber wisst ihr was? It's one thing that I will never. Da gibt es etwas, was ich nie erlauben werde. Here, that these spiritual children of mine make me the father that only the father in heaven can. Dass diese geistliche Kinder mich der Vater machen, der nur der Vater im Himmel für sie sein kann. Das werde ich nie erlauben. Mein größtes Ziel ist es, dass sie mit dieser innigen Beziehung mit ihrem Vater im Himmel leben. Bye. So, even though they're like children to me, so auch wenn sie für mich wie Kinder sind, me, For me, the most important thing is that they walk in this Abba relationship. Ist es für mich das Wichtigste, dass sie in dieser intimen Beziehung mit ihrem himmlischen Vater leben? I don't allow them to replace me with Abba. Ich erlaube ihnen nicht, dass sie mich als Ersatz brauchen zu dieser Beziehung zu ihrem himmlischen Vater. Und viele Male versuche ich nicht mal, sie von ihren Problemen zu retten. Sus problemas. There are, it's always like I'm always my high school is guys. You and God need to walk in very close relationship. Mein größtes Ziel ist, hey Leute, ihr müsst wirklich lernen, dieser innigen Beziehung zum Vater zu gehen. So as long as you try externally to have this Abba relationship, you cannot get that. Und wenn ihr versucht, diese Beziehung äußerlich herzustellen, dann wird das nicht funktionieren. Não vai chegar lá. Try to get from your pastor. Wenn ihr versucht, es von eurem Pastor zu erhalten. Pastor. Try to get it from your husband. Oder von eurem Ehemann. Try to get it from somebody who God uses as his spiritual father. Oder auch von jemandem, der Gott gebraucht als der geistliche Vater. Pai espiritual. Trying to get it from reading more the Bible. Oder wenn ihr es versucht, dies zu kriegen, indem ihr mehr die Bibel liest. By praying more. Oder mehr beten. So. Nein. Praying is wonderful. Reading the Bible is wonderful. Und beten ist wunderbar. In der Bibel zu lesen ist auch wunderbar. Use this as the basis to have a father relationship. Aber du kannst dies nicht als Grundlage brauchen, um eine innige Beziehung mit deinem Vater im Himmel zu haben. Weil wenn das ist, was du tust, that cry in your heart, Abba Father, will be silent. Dann wird dieser Schrei in deinem Herzen, Abba Vater, stillgestellt werden. You are the one who shut it up. Und du bist der ihn stillgestellt hat. You are the one who allowed your heart to go in different directions and find it externally, when it only can be found internally. Und dann bist du der deinem Herz erlaubt hat, äußerlich nach dem zu suchen, wenn es nur von innen raus gestillt werden kann. You've got to learn to live internally, people, please. Wir müssen lernen, von innen raus zu leben, Leute, bitte. Learn to live in your heart. Wir müssen lernen, von unserem Herz raus zu leben. God put a spirit in. Und das Herz ist so kraftvoll und Gott hat seinen Geist da reingelegt. So how are we gonna get mature? Und wie können wir reif werden? Look at verse 14, just the verse before it says that we cry Abba Father. Schau in Vers 14, gerade dieser Vers, bevor es sagt, dass wir Abba Vater schreien. Here, the word that is actually used here is for children is huios, which is a mature child. Und dieses Wort, das hier für Kinder gebraucht wird, ist hiel, das ist ein reifes Kind. Representa um filho maduro. For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Look the very next sentence. Und schaut gerade der nächste Satz. The next sentence is, for we did not receive a spirit of bondage again to fear, but received the spirit of adoption, to whom we cry, Abba Father. Und der nächste Satz ist, denn ihr habt nicht ein Geist der Knechtschaft empfangen, damit ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba Vater. Schaut. Wieder. Just what God said to me in my sleep. Gerade das, was Gott mir in meinem Schlaf gesagt hat. You need to learn to live with me internally and not externally. Meine Kinder müssen lernen, mit mir von innen in Verbindung zu treten, nicht nur äußerlich. The Spirit of God leads you internally, not externally. Weil der Geist Gottes leitet uns innerlich, nicht äußerlich. I'm gonna say something that I've wanted to say for many years. Und ich werde etwas sagen, was ich schon seit vielen Jahren sagen wollte. Stop trying to be led by prophetic words. Hört auf zu versuchen, bei prophetischen Worten geleitet zu werden. Hört auf damit. Stop trying to run after the prophet and get a word of direction. But hört auf, den Propheten nachzurennen, damit ihr ein prophetisches Wort von Richtung haben könnt. So, oh, if I could get Reinhard to prophesy to me, then these things would be solved. Ah, wenn ich doch nur Reinhard dazu bringen könnte, mir ein prophetisches Wort zu geben. Und was macht ihr? You're trying to be led externally, but the Spirit of God leads the mature children internally. Ihr versucht von euch außen geleitet zu werden, aber der Geist Gottes leitet von innen. Daniel, what does he do? Und was tun wir? Those who are led by the Spirit, not those who are driven by the Spirit. Diese, die vom Geist geleitet werden, nicht diese, die sozusagen gestoßen werden. Was bedeutet das? The Spirit gently leads, and you need to learn to live internally. Der Geist leitet ganz sanft, und wir müssen lernen, von innen zu leben. De forma interna. Where does the Spirit of God lead you to? Und wohin leitet uns der Geist Gottes? Paul tells us that where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Paulus sagt, dort, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. So the Spirit of God leads you into the freedom of God, where you can learn to make mature church choices because you live internally. Also der Geist Gottes leitet uns in diese Freiheit, wo wir reife Entscheidungen treffen können, um innerlich zu leben. Ist es nicht unglaublich, dass Gott schon alles getan hat und wir versuchen immer noch äußerlich zu leben? So always we relate to God externally. Weil immer treten wir mit Gott äußerlich in Verbindung. If I can go to this place and meet this man. Wenn ich an diesen Ort gehen könnte und diesen Mensch kennenlernen könnte. Yeah, and lay hands on me. Oder wenn diese Person mir die Hände auflegen könnte. Yeah, I can get a prophetic word from that guy. Oder wenn ich ein prophetisches Wort von dieser anderen Person kriegen könnte. I wish I could be like Daniel and move into Reinhard's house and live close to him every day. Ah, ich könnte so sein wie Daniel und ganz nahe bei Reinhard leben und bei ihm sein könnte jeden Tag. No, that's not how it is. Aber das ist nicht so, wie es ist. I'm first of all a very, very, very, very normal. Erstens bin ich eine ganz, ganz, ganz normale Person. Ich könnte Daniel fragen. Secondly, I don't give people things that they can only get from God. Zweitens gebe ich den Leuten nicht, was sie nur vom Gott erhalten können. I can't do that. Ich kann das nicht tun. Yes, that's the spirit of Antichrist. Weil das ist der Geist des Antichristen. So inside of you is a longing, a cry to relate to Daddy. Und in dir, da ist dieser Schrei, um mit diesem Vater in Verbindung zu treten. Get this done externally, you have to repent. Also wenn ihr versucht habt, dies äußerlich zu tun, dann müsst ihr umkehren. You've got to come to God and say, oh God, I'm really sorry. Ihr müsst zu Gott gehen und sagen, Gott, es tut mir so leid. Externally, repent means to change your attitude. Umkehren bedeutet, also Buße zu tun, bedeutet, die Haltung zu ändern, die Richtung God, zu ändern. My goodness, I tried to relate to you as a father externally. Und du musst sagen, wow, Gott, es tut mir so leid, ich habe versucht, äußerlich mit dir in Verbindung zu treten. Well, the more I read the Bible, the more you love me, I'm sorry. Ich habe gedacht, je mehr ich die Bibel lese, umso mehr liebst du mich, es tut mir so leid. God, I'm sorry, I thought the harder I prayed, the more you will accept me as a father, I'm sorry. Und Gott, es tut mir leid, weil ich habe geglaubt, je mehr ich bete, umso mehr wirst du mich akzeptieren, es tut mir leid. Something inside of my heart. My heart is already crying all day long. Daddy, Daddy, Daddy. Aber ich erkenne jetzt, Vater, dass du etwas in mein Herz gesetzt hast, das den ganzen Tag schreit, Vater, Vater, Vater. Because I've always tried to get it externally, I quieted that cry in my own heart. Aber wenn ich immer versucht habe, dies von außen zu tun, mit äußerlichen Dingen, habe ich diesen Schrei ruhig gestellt. Meu coração. I don't want this anymore. Ich will das nicht mehr tun. I'm sorry, I'm done with this. Es tut mir so leid, ich will aufhören damit. True, show true heart repentance. Und wenn du dann zeigst, wie du deine Richtung änderst und deine Haltung änderst, to the Father internally. Dann wirst du lernen, mit deinem Vater innerlich in Verbindung zu treten. Aber Reinhard, wie? Shut up. Sei mal ruhig. Sit quiet. Und setz dich hin und sei ruhig. And let your heart connect with Father in heaven that is already connected with you. Und lass dein Herz sich mit diesem Vater im Himmel verbinden, der ja schon mit dir verbunden ist. Few people would know how much time I spend in absolute silence before God. You would probably be shocked. Wenn ihr Leute wüsstet, wie viel Zeit ich ganz ruhig vor Gott verbringe, dann wärt ihr vielleicht geschockt. This is one of the most difficult things for me to learn. Und das war etwas vom Schwierigsten für mich zu lernen. I was raised in a religious system where everything was based on how good I performed. Weil ich war in einem sehr religiösen System aufgewachsen, wo allen Wert darauf lag, wie gut wir etwas tun und machen. Began to teach me this more than 35 years ago. Und als der Herr mir das vor mehr als 35 Jahren gelernt hat, he actually started this through Isaiah chapter 30, verse 15. Und er hat die Bibelstelle in Jesaja 30, 15 genommen, um mich da zu lehren. In quietness and confidence will be your strength, but you would not. Im Stille sein und im Vertrauen lege eure Stärke, aber ihr habt nicht gewollt. I was a young man, very young man. Und ich war ein sehr junger Mann. Bin jovig. Early 20. Ich war anfangs 20. Driven by external activities. Und ich war getrieben von äußeren Aktivitäten für Gott. Deus. God said, Reinhard, you would not. Und Gott hat gesagt, aber Reinhard, du hast nicht gewollt. You spend 1.5 hours, 2 hours on your knees talking to me, but you're not even praying. Du verbringst 1.5, 2 Stunden auf deinen Knien und betest, aber du redest nicht mal mit mir. Do you know what I did when I was young? Und wisst ihr, was ich getan habe, als ich jung war? Every single Friday night without an exception. Jeden Freitagabend ohne Ausnahme. From 11 o'clock at night until 7 o'clock in the morning, I prayed. Von 11 Uhr abends bis 7 Uhr morgens habe ich gebetet, ohne Ausnahme. Ich war ein richtiger geistlicher Kämpfer. I was on my knees crying out to God. Und ich war auf meinen Knien und habe zu Gott gebetet. The Lord said to me, bis der Herr mir gesagt hat. Quiet. Ruhig. Just quiet your heart. Beruhige dein Herz. You know, and it was hard. It was, I tell you, you have no idea how hard that was for me. Und es war so schwierig. Ich habe keine Ahnung, wie schwierig das für mich war. Es hat die ganze Disziplin oder die ganze Kraft gebraucht, die ich aufbringen konnte. Aber ich wollte es ja. Yes. So that's what you have to learn. Und das ist, was ihr auch lernen müsst. Sit quietly and let the Spirit of God cry Abba, and then you join it. Just einfach ruhig zu sein und der Geist Gottes Abba schreien lassen und dann diesen Schrei mit auch einstimmen. Hi Daddy, and then be quiet and let your daddy embrace you. Let your daddy hold you. Und das einfach Zeiten zu nehmen, wo der Geist sagen kann, Vater, Vater, und du dann erlaubst, dass dieser Vater dich umarmt. Und sag ihm. Lord, I'm thank you that inside of my heart there's this cry, Abba. I want to learn to join it. Herr, ich danke dir, dass da in mir dieser Schrei Abba Vater ist und ich möchte in diesen Schrei einstimmen. Lord, please, I want to learn together with the cry of my heart and my cry come before your beautiful throne of my daddy. Señor. Herr, bitte, ich möchte lernen, zusammen mit diesem Schrei einzustimmen und vor diesen Thron zu kommen von meinem Vater im Himmel. Und was passiert dann? You will become an expert in relating to God internally, even in the busyness of life. Du wirst dann ein Experte werden, um mit diesem Vater von innen raus in Beziehung zu treten, auch in dieser Welt, die so beschäftigt ist. You know, if you can come to this place, und wenn du an diesen Ort kommen kannst, spend time alone in quietness with God? Yeah. Habe ich Zeiten, wo ich ganz alleine mit Gott bin? Ja. I do it because I like it. Und ich mache es, weil ich es sehr mag. Daniel. Ihr könnt Daniel fragen. You can throw me at any place, in any situation, the most ridiculous, crazy, turbulent thing, I can connect with the Father in an instant. Ihr könnt mich an jeden Ort hinstellen, auch an den Orten, wo es stressig ist und viel läuft. Ich werde mit Gott sofort in Verbindung treten können. The moment I just go over heart zone, bang, in seconds I'm connected to my Father. Überall, wo ich bin, überall, wo ich laufe oder reingehe, kann ich sofort mit meinem Vater in Verbindung treten. Right. That's what the Bible says. Be diligent to enter the rest. Und da ist, was die Bibel sagt in Hebräer 4. Sei bestrebt, um in diese Ruhe einzutreten. Ich musste bestrebt sein. Has lied to us and has trained us to relate to God externally. Weil die Religion hat uns angelogen und uns gelernt, äußerlich mit Gott in Verbindung zu treten. One more law. Noch ein Gesetz mehr. Thing to do and God will be proud of his son. Noch etwas mehr, was ich tun muss und dann wird Gott stolz auf seine Söhne sein. One more thing. Noch etwas mehr. One more thing. Noch etwas. Even now we are infants. Und dann verstehen nicht mal, dass wir Kleinkinder sind. Wir sind Kleinkinder. Wir haben alles, aber wir leben wie Sklave. Und diese ganze Zeit sagt der Vater, why don't you let your heart connect with my heart? Wieso lasst ihr nicht eure Herzen mit sich mit mir verbinden? It's in your heart. Es ist in deinem Herzen. Let my spirit lead you into the freedom. Follow the spirit of God into freedom. Lass doch diesen Herz dich führen in diese Freiheit, sagt Gott. As you learn to follow the Spirit of God into the true freedom of God, that's when you will be a mature son of God. Und wenn ihr lernt, diesen Geist Gottes in die Freiheit zu folgen, dann werdet ihr zu reifen Söhne Gottes verwandelt werden. And as a mature son of God, you will simply take the inheritance. Und als diese reife Söhne Gottes werdet ihr in dieses Erbe eintreten können. You will walk in this very beautiful relationship with your father. Und dann werdet ihr in dieser wunderschönen Beziehung mit eurem Vater leben können. Es ist alles innerlich, nicht äußerlich. And now listen to this. Und hört dem zu. When you learn to relate to your father internally, the externally will automatically show it without any effort. Wenn ihr lernt, innerlich mit eurem Vater im Himmel in Verbindung zu treten, dann wird es sich äußerlich ganz automatisch zeigen. It'll just happen. Es wird einfach passieren. There'll be a peace. Und das Leben wird im Frieden sein. Rest. Das Leben wird in der Ruhe sein. Be a joy. Das Leben wird in der Freude sein. Now you and your heart cry, which God put in there, are one. Weil jetzt du und dieser Herzschrei, der Gott da reingelegt hat, eins sind. And now you relate to your father internally. Und jetzt kannst du von innen raus mit deinem Vater in Verbindung treten. Okay, wir werden für einige Leute beten, die Heilung brauchen. Und der Grund, wieso wir da draußen sind heute, ist, weil Daniel und ich in Criciúma sind. Only place in Brazil that we chose to travel to. Und der einzige Ort in Brasilien, wo wir uns entschieden haben, hinzureisen dieses Jahr. It's only one group of people that we relate to. Und in Criciúma gibt es nur eine Gruppe von Leuten, mit der wir verbunden sind. It's the choice that we made. Und das ist eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Her name is Gabi, loves Jesus, I think. I think she's from Poland. Und da hat es eine Frau auf dem Live. Ihr Name ist Gabi, loves Jesus. Ich denke, sie ist von Polen. I'm going to be in Poland very soon for a 3-day conference. Und falls du von Polen bist, ich werde dort sein in kurzer Zeit für 3 Tage. Nizza. Und zwar Igle-Nizza. Und du kannst uns eine direkte Nachricht schicken und ich werde dir erklären, wo wir genau sind, wenn du möchtest. Holy Spirit, we thank you, we thank you, we thank you. Also Heiliger Geist, wir danken dir, wir danken dir, wir danken dir. Always open the treasure chest of heaven for us. Weil du immer diese Schatztruhen vom Himmel öffnest für uns. You always, always, always give us fresh bread every single day. Du gibst uns jeden Tag frisches Brot. Für todos os dias. You are so incredibly kind and so wonderful. Du bist so unglaublich gut und wunderbar. We wouldn't even know how we could start to understand these things. Und Heiliger Geist, ohne dich könnten wir nicht mal anfangen, diese Dinge zu verstehen. Eternally grateful to you, Holy Spirit. Und wir sind von innen raus dankbar für dich, Heiliger Geist. Thank you that you do miracles, signs and wonders. Und wir danken dir auch, dass du Zeichen und Wunder tust. Yes, because we thank you that you love people and care people. Und wir danken dir, dass du die Leute liebst und dich um sie kümmerst. I have for people to walk in physical health. Und dass du dich danach sehnst, dass die Leute in körperlicher Gesundheit leben. Trust you for a release of the right now in so, Heiliger Geist, wir beten, dass du einfach diese Heilung freisetzt. Wir danken dir, wir danken dir, wir danken dir, wir danken dir. Und der Heilige Geist hat mir gerade gezeigt, that there is somebody you have got diarrhea, but it's like chronic diarrhea. Dass es da jemand hat, der Durchfall hat, aber chronisch. All right, you've eaten something wrong and I've got a little diarrhea. No. Also nicht einfach, du hast etwas falsch gegessen, jetzt hast du einen Durchfall. It's something that's become so, so bad that life has become very complicated. Yeah. Sondern es ist etwas, das so schlimm ist, dass dein Leben sehr kompliziert geworden ist. It's hitting you right now. Und der Heilige Geist heilt dich jetzt gerade. This diarrhea will stop this day, today. Und diesen Durchfall wird heute aufhören. You will not be living in this chronic diarrhea anymore. You always have to be afraid what you touch and what you eat. Und du wirst keine chronische Durchfall mehr haben, wo du aufpassen musst, was du isst oder anrührst. Least this miracle. Und Heiliger Geist, wir danken dir, wir setzen dieses Wunder frei. But it's just telling me that the reason why this is because there's something wrong in your intestine. Ah, und der Heilige Geist hat mir eben gesagt, dass du dieses Problem hast, weil da etwas mit deinem Darm nicht stimmt. Du dort ein Problem hast. It's a bacterial infection in your intestine. Es ist eine bakterielle Infektion in deinem Darm. That's why you have this problem. Und deshalb hast du dieses Problem. So Father, we command this bacterial infection in the intestines to stop now. Und Vater, wir sagen dieser Infektion in dem Darm, dass diese jetzt sofort aufhören muss. Und sei total geheilt. I know that I always like to pray for shoulders, but I just feel prompted right now again that shoulders will be healed. Ich weiß, ich mag es immer für Schulter zu beten, aber ich glaube, dass es jetzt wieder ein Moment ist. Also wenn du eine Person bist und du deine Schulter nicht gebrauchen kannst und du Schmerz hast in deiner Schulter oder Begrenzung, so here's what you're gonna do. Hier ist, was du jetzt tun wirst. Use your shoulder the way you could not use. Du wirst deine Schulter auf eine Art und Weise gebrauchen, wie du vorher nicht es konntest. One person watching me right. Und da gibt es eine Person, die jetzt gerade zuschaut. Your shoulder all the way down to your elbow is so bad. Und deine Schulter bis unten zum Ellbogen schmerzt so sehr. That you cannot pick up any weight. Dass du kein Gewicht heben kannst. Right now you will go and you will pick up a weight and you will see everything is fine. Und du wirst jetzt gerade geheilt sein und du kannst gehen und etwas aufheben und du wirst sehen, dass alles okay ist. So I break every spirit of infirmity. Und Vater, ich breche jeden Geist der Krankheit. Man, absolutely every single shoulder to be completely. Und ich befehle, dass jede einzelne Schulter jetzt gerade geheilt ist. Und ich sage jetzt, dass alle diese Teile der Schulter, die sich nicht bewegen konnten, jetzt wieder sich bewegen können. Bewegt euch und seid geheilt. Somebody cannot put the arm back. Und jemand kann den Arm nicht nach hinten heben. Und jetzt gerade versuch und I command the arm to move in every single direction. Und ich befehle, dass dieser Arm in jede Richtung gehen kann. Perfectly. Sei perfekt geheilt. I command this elbow that also can't pick a weight because it's inflamed to be healed. Und ich befehle auch diesem Ellbogen, der kein Gewicht heben kann, weil es entzündet ist, jetzt gerade geheilt zu sein. Bewege es jetzt gerade und sei geheilt. You've just now been able to move your shoulder the way it didn't move and you have no pain, write in a little comments heal. Und wenn du jetzt gerade deine Schulter so bewegen kannst, wie du es vorher nicht tun konntest, dann schreibe in die Kommentare geheilt. So don't write it healed by faith. Aber schreibe nicht, wenn du im Glauben geheilt bist, sondern wenn sich die Heilung gezeigt hat. Now you could do things you couldn't do before. Dass du jetzt Dinge tun kannst, die vorher nicht tun konntest. This person who was not able to lift the weight, go ahead and lift something heavy up right now. Und ich möchte, dass diese Person, die nicht Schweres hochheben konnte, jetzt geht und etwas hochhebt. And pick something up heavy and lift it up. Versuche es und hebe etwas auf. And when you can lift it, I want you to write in the comment. Und wenn du es hochheben kannst, dann möchte ich, dass du im Kommentar lift schreibst, weight. Ich habe Gewicht gehoben oder ich habe etwas Schweres aufgehoben. So dass wir sehen, wie Jesus diese wunderbare Wunder tut. Holy Spirit, we thank you. Heiliger Geist, wir danken dir. How many people got healed? Wow, schau mal, wie viele Leute geheilt wurden. You are the God of the supernatural. Wir danken dir, dass du der Gott vom Übernatürlichen bist. The God loves to heal people. Und du bist der Gott, der es liebt, Leute zu heilen. Thank you, thank you, thank you, thank you. Danke, danke, danke, danke. I see a lot of ears being healed. Und ich sehe auch, wie viele Ohren geheilt werden. I mean, just a lot of inflamed ears. Viele, viele entzündete Ohren. Ja, da hat jemand geschrieben, ich habe ein Gewicht gehoben oder etwas Schweres aufgehoben. Wow, wunderschön. Killian Wobbler. I'm healed of the intestines. It's beautiful what the Holy Spirit is. Wow, da hat jemand geschrieben, er ist im Darm geheilt worden. So, I see a lot of ear inflammation to be healed. Also ich sehe, wie viele entzündete Ohren geheilt werden. There is somebody now, you lost almost all the hearing in one ear. Und da hat es jemand, der fast das ganze Gehör im einen Ohr verloren hat. I mean, on one ear you can still hear, but not even 100%. Mit dem einen Ohr kannst du noch hören, aber nicht 100%. The other ear, you have lost most of your hearing. Und beim anderen Ohr, da kannst du fast nichts mehr hören. And the Holy Spirit is going to open your ear now. Und der Heilige Geist öffnet dir deine Ohren jetzt. What's going to happen right now? Und schau, was jetzt gerade passieren wird. You are so beautiful. We love you so deeply. Heiliger Geist, du bist so wunderbar. Wir lieben dich so sehr. Not trust ourselves, never. Und wir glauben nicht in uns selber, nie. But we trust you 100%. Aber wir glauben hundertprozentig in dich und trauen dir. Und danke, danke, Heiliger Geist. Of your power, of your anointing, wegen deiner Kraft und deiner Salbung. Right now. Jetzt gerade. I command you to be healed. Befehle ich, dass du geheilt seist. With infirmity, take your dirty hands off the ears of the people. Und jeglicher Geist der Krankheit, ihr müsst sofort eure Hände wegnehmen von den Ohren dieser Leute und loslassen. And I command the ear to be restored. Und ich sage, dass diese Ohren jetzt wiederhergestellt sind. God doing a great miracle and rebuilding an ear canal. Und ich sehe, wie Gott auch kreative Wunder macht, schöpferische Wunder und einen Kanal im Ohr wiederherstellt. The busted eardrum, you know the eardrum? Und jemand hat ein kaputtes Trommelfell gehabt. And I see the Lord literally creating a new eardrum. Und ich sehe jetzt gerade, wie Gott ein neues Trommelfell herstellt. So clearly with my open eyes. Und ich sehe es so klar vor meinen offenen Augen. God, I trust you for a creative miracle right now. Und Gott, ich vertraue dir für ein schöpferisches Wunder jetzt gerade. For the recreation of the eardrum and the ear canal. Und ich vertraue dir für ein Wunder für die Wiederherstellung eines Trommelfelles und eines Kanals im Ohr und ich vertraue in dich. That eardrum to be created and released right now. Und ich sage, dass dieser Kanal im Ohr jetzt gerade erschaffen und wiederhergestellt wird. Now to be right now created. Yes. Und ich sage, dass dieses Trommelfell jetzt gerade wiederhergestellt sein soll. Almost no hearing in one ear and the other ear still hurts some. Also diese Person, die im einen Ohr fast nichts mehr hört und auf dem anderen Ohr noch ein bisschen mehr. I command the sounds in the ears to stop and I command the pain in the ears to stop. Da befehle ich auch, dass dieses Geräusch im Ohr aufhört und den Schmerz aufhört. Und hier ist, was diese Person jetzt tun muss. I want you to close the one ear that you could heal some with. Okay. Ich möchte, dass du dieses Ohr, wo du noch mehr hörst, zudeckst, bedeckst. Looking for Sylvia Bain. You close it completely. Fashion. Und dass du es so zudeckst, dass du dort nichts mehr hörst. The ear that you could not hear with. Und dass du nur mit dem Ohr hörst, wo du fast nichts mehr hörst. I'm gonna lower my voice. Yep. Und ich werde ganz leise sprechen. Und ich werde ganz leise etwas sagen. And when you can hear, here's what you write. Yep. Und wenn du dann hören kannst, möchte ich, dass du Folgendes schreibst. Can hear. Ich kann jetzt hören. Okay? Thank you. Und Heiliger Geist. Und Heiliger Geist. Ich werde jetzt leise reden. Thank you, Holy Spirit. Und ich danke dir, Heiliger Geist, that you've just opened the ear of my dass du jetzt gerade das Ohr meines Freundes geöffnet hast. I command the deaf ear to open now. Ich befehle dir, dass jetzt dieses Ohr, das nicht hören könnte, geöffnet wird. Si abra agora. Open and be. Sei geöffnet und geheilt. If you could hear me, wenn du mich hören konntest, you may hear, just write, dann schreibe einfach, ich konnte hören. Hear. Just give glory to Jesus. Und verherrliche einfach Jesus, sag ihm Danke. Jesus, we just thank you, we just thank you. Und Jesus, wir danken dir. Wir danken dir. Where's the person who just got the hearing back? Und wo ist die Person, die jetzt gerade wieder hören kann? Send us a private message. Schicke uns eine Nachricht, eine private Nachricht. With your testimony. Mit deinem Zeugnis. Guys, God is good. Und Gott ist gut. Und, gente, the Father loves you. Und der Vater liebt dich so tief. Don't relate to him externally, please. Und tritt nicht nur äußerlich mit ihm in Verbindung, bitte. Erna, I could hear. More than one. Wow, da schreibt jemand, ich konnte hören. Aber ich habe ganz leise gesprochen. Ja. Ula. Ich mochte es hier draußen heute. Do you guys like it outside? Mochtet ihr es draußen, Leute? Vorne. Nice and fresh. Es war frisch und schön. Okay, wir sehen uns.